los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio. Prepárate para la automarcha. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu fumo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame el micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam. Bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo supa flaco. Yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Que los sureñitos, mami, yo te va a quedar. Muy buenas tardes cuando son las 12 y 2 de la mañana o de la tarde. Hasta la 1 tenéis una horita de rap en la Black Party, el programa de rap de Onda Terral. Que por cierto, ya me pone el cuñado, escucha, a ver si lo puede poner una horita más tarde que me acabo de levantar. Pues levántate más temprano, que aquí en madruga Dios lo ayuda, joe. Pues eso, estoy escuchando en la Blast Party, la radio, de la radio online malagueña, Onda Terral, para todo el mundo. Y hoy toca repasar, porque la semana pasada tocó repasar un poquito de rap francés, que atento con mi francés, que fue del carajo. Pues hoy toca repasar un poquito de rap alemán. O sea que yo hablando alemán, agüita. Mejor apaga y vámonos. Porque madre mía, pues eso, hoy vamos a repasar un poquito de rap alemán. Constará de dos partes, porque hay raperos alemanes que cantan en su idioma y raperos alemanes que la mayoría de sus temas cantan en americano, en inglés. Así que vamos a empezar primero con su idioma, con los raperos que cantan en su idioma, y después ya pasaré un poquito a temitas así en inglés, cantando por alemanes pero en inglés. Bueno, alemanes entre comillas, porque uno nace en Senegal, otro en las Antillas de Holanda, pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos a empezar con una cosita guapa. Un grupo de Hamburgo llamado Absolute Beginner, y esto es Fuse, cantando con ellos Sammy de Luz, y con esto empieza en la Blast Party. ¡Escúchalo! Wickeder MC mit Flows purer Tobi wie Sensi und Freestyles näher am Geschehen als jedes Hip-Hop-Fancy. Fuchs mich in die Materie, das Möglichkeiten unbegrenzt gibt. Leider folgen viele falschen Vorbildern und lernen's nie, das Publikum zu rocken, das auf einer anderen Frequenz liegt. Was uns nicht betrifft, da man unsere Bühnenpräsenz liebt und Rap-Exzellenz sieht, die sich der Vorstellungskraft vieler entzieht. Sam Similia und die Beginne erkennen sie. Whoa. Au, der Magen knurrt wie Sau. Ich hau ab aus meinem Bau. Verschließ die Tür, ziehe durchs Revier. Kriege vom gern gesehenen, aber jeder Fuchs weiß, dass ähnliche Garderobe heute leider nicht mehr Schutz heißt. Deshalb schnupper ich, was befindet sich da drunter? Immer auf der Hut, Rudel da runter. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll, der Rudel rockt, der Rudel rockt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll, der Rudel rockt, der Rudel rockt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll, der Rudel rockt, der Rudel rockt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll, der Rudel rockt, der Rudel rockt. Wir haben Boden wie Gabi, Mikros als Boden für Rap schon. Verboten Quoten, MCs auf unterm Boden zu toben. Durch Bolz und Wälder, wir werden älter, Alter wird älter. Egal, nicht für einen warmen Platz, bin ich beim Major. Press Vitamine aus Rap, wie aus Orangen Granini. Verteil Beginner, Sticker wie Panini. Erd Platini ohne I und ohne Style tauschen. Wenn ich mega beide gestalte, ich hier zum Reinlauschen. Wenn Beats im Reim rauschen, macht nix, was dreckig ist, kann wir nicht unterm Teppich. Der Grund, warum ich ständig Loops auf Gepäck krieg, viele verdeigen bloß. Mir egal, wenn bei mir alle Stricke reißen, bin ich den Geigen los. Wir stylen groß, mit List, gefuchste Clips, kurze Kicks. Und ich beginne an den TV. Geklaut ist bei uns nix und kriegt wer vor der Neid. Tut uns leid, kommt vor, weil so viel Geilheit. Zahme Vögel singen wie Münchner von Freiheit. Kein Sinn des Wandel, keine Floskel und geschwingt. Ich bleib da und werd bestimmt nicht Hamsel, Drossel oder Fink. Ich bleib Star. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll, der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Eine Pfote, Amigo, einer auf den Kasten, ein Auge aufs Geschäft, eines im Plattenkasten. Ein Ohr fürs Rudel und eins für den Gegner. Ein Tanzbein und ein Arsch dreht. Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Luxus und Ruhm und Ruhm bis zum Schluss, ja, das ist mein Ziel. Noch nie so klar sah. Was ist mit der Nase? Sicher wie Wölfe bei Vollmond jaulen, Elstern alles, was glänzt, klauen. Sitzen wir als Füchse in unserem Bau drin, feilen mit roten Augen an Tracks und Texten, bis sie was taugen. Drin alles ruhig, doch draußen wollen uns tausend unsere Ideen rauben. Eigentlich ist es Wahnsinn, Lieder wie diese rauszubringen, weil damit garantiert ist, dass sie der anderen bald auch so klingen. Hamburg City Rule, wer behauptet was anderes? Jetzt offiziell, ich werde jeden MC, egal wie bekannt er ist. Mein Treibstoff ist Cannabis Sativa, denn ich rap high lieber Tag für Tag wieder. Letztes Jahr schon Chartleader mit Danjo in der Starliga. Jetzt mal wieder ein fettes Feature, mehr Mix wie ein Barkeeper. Eisfell macht den Beat klar und schon schallt es durch eure Speaker. Wir gehen weiter und tiefer, Hamburg City ist am Start. Also wie hab ich's lieber, ausgefuchst oder ausgelutscht? Für Letzteres geht zur Konkurrenz. Wir bleiben eins Busch und feiern fette Bongo Jams. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll ist, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll ist, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Jagen toll ist, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel rollt, der Rudel rollt, der Rudel rollt, der Rudel rollt. Fuchs, bring Eisfeld. Ja, hallo. Ich wollte mal sagen, Füchse sind gar keine Rudeltiere. Ach so. Pues ahí teníamos a Absolute Beginner con su fuche y cantando con ellos Sammy Deluxe. Y como no, en la Black Party, pues, los saluditos, pero antes... A ver, se me ha perdido. No, se me ha perdido. Tengo aquí el abridor. Antes vamos a abrir una botellita de zumo de cebada. Para todos ustedes. Toma ahí. Y buchito del bueno. Pues claro que sí. Que, cuñado, que sí. Que la semana que viene tenemos rap español. Que me está puteando que es rap francés, que es rap alemán. Y para cuándo es rap español. Pues la semanita que viene, la horita entera de rap español. Pichita. Y bueno, ya que te digo, pues saludo a mi cuñado, a Jairo, a Demi, a Rachel, a Jordan, las niñas de Garranque, a Raquel, a Ana, a ese Peli que estará por ahí también, a Miguelón Lonlon, otro incondicional, a mi hermano Fran, DJ, a Vane, que Vane es la que dice esto. Escúchenlo, ese es Vane. A Vane, a Kedito. Y vamos a seguir con más cositas, porque viene también de Alemania, aunque este nació, ¿dónde? Nació en Italia, fíjate, este nació en Italia, se llama Afro, nació en Italia, canta también con Sammy Deluxe, se fue muy joven a Alemania y lo que voy a escuchar se llama Deutsche Rap. Así que vamos a escuchar a Afro, Sammy Deluxe y su Deutsche Rap. ¿Y qué es lo del bueno, compi? Wenn es um Rap geht, extrem die Sex sehen, Kids sollten wegsehen. Check den, Leute wollen Rap sehen, entdeck den Zugang zu Top 10, wer will uns das wegnehmen? 1, 2, Mikrofon, check, was ist los jetzt? Ich schreit, oh Schreck, sind die zwei etwa Pro-Black? Ah, überzeug dich selbst, wenn du's wissen willst. Sound für die Ewigkeit, falls du dich beschissen fühlst. Hör wie der Rap fliegt, spür wie der Beat boomt. ASD, DLP, der Sneak Preview. Sieh zu, wie wir zwei uns vier teilen. Steck viel rein, es will studiert sein, noch vier Zeilen. 1, wir zu zweit, seid ihr mit uns? 2, Leute, hier fühlt den Rhythmus. Rein. Mach dich schlau, was da geht. Das sind ich und er, AKA ASB. Nimm sie hoch, alle hoch. Fühlt ihr das? Spürt ihr was? Schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Und wenn wir da sind, überkommt euch alle dieser Wahnsinn. Leute haben begriffen, dass wir zwei am Start sind. Hey, schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Es tropft von der Decke, doch die Stimmung ist so brennbar. Steh nicht auf Exzesse, aber heute ist alles denkbar. Ach, Rob und Sam da, bald bei deinem Händler. Zeig für eine neue Richtung, greif nach dem Lenkrad. Tief durch alle Länder, represent mal. Yeah. Ihr zwei, ja, das ist unverkennbar. Intelligenter, weiter am Blender. Hören zu, wortlos, Ohren groß wie Genscher. Wie gigantisch und amtlich. In deinem Landstrich kommen wir sogar versandt frisch. Check die Empfehle dieser langen Spieldauer. Vorteile hin und her, danach bist du viel schlauer. Ihr seht, was geht in dem Moment. Spielt ASD, versteht doch, was uns nennt. Heute ist der Tag friedlich, so soll er sein. Ohne Hass, ohne Stress, ohne Schlägerei. Nimm sie hoch, alle hoch. Fühlt ihr was? Schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Und wenn wir da sind, überkommt euch alle dieser Wahnsinn. Leute haben begriffen, dass wir zwei am Start sind. Hey, schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Scheiß auf Sprechgesang, dieses Rap-Shit, Mann. Hör dir die Beats, die Flows, die Texte an. Wir haben noch mehr für euch als bloß Rap auf Deutsch. ASD, die Partei, komm und setz dein Kreuz. Sehr mein Scheiß kompliziert, versnobt, ein bisschen tanzbar. Riesig Afro, erster schwarzer Bundeskanzler. Red ihr euch gut zu, sagt, dass ich euch gut tun. Zieh euch in den Bann, denn ich hab etwas von Voodoo. Wir rebellieren gegen die System, in dem wir Splits drehen und uns zurücklehnen. Ihr wollt Afro und Sammy Deluxe sehen, zu den Gigs gehen und die Tonträger mitnehmen. Ja, das ist was ihr wollt, ha? All unsere Leute hier, Nord, Süd, Ost, Ost, West, West. Mach, Lärm, Lärm, yes. Nimm sie hoch, alle hoch. Fühlt ihr das? Spürt ihr was? Schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Und wenn wir da sind, überkommt euch alle dieser Wahnsinn. Leute haben begriffen, dass wir zwei am Start sind. Hey, schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Nimm sie hoch, alle hoch. Fühlt ihr das? Spürt ihr was? Schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Und wenn wir da sind, überkommt euch alle dieser Wahnsinn. Leute haben begriffen, dass wir zwei am Start sind. Hey, schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Pues nada, como siempre, como es ritual, Miguelón me manda fotito escuchando el Habla Party con su rubia gallega, ahí su zumito de cebada gallega, que tiene una estrellita, por cierto, en la botella, escuchando el Habla Party tranquilito, tomándose su zumito, qué mejor que está así. Los que están trabajando también, podéis estar trabajando y escuchando el Habla Party. Los que están haciendo cositas de casa, tenéis de fondo el Habla Party. Vamos, que es Onda Terral para siempre, ¿eh? Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Y vamos a seguir, pues que esta gente viene de Freising, se llama Blamentov, y lo que vais a escuchar es Flirtaholics, guapísimo. Escúchalo. Hey, Baby, du bist mir schon mal aufgefallen, und zwar hier am letzten Samstag. Bist du nicht das sexy Mädchen, das so süß getanzt hat? Sicher, dieses Lächeln könnte ich nie vergessen. Du warst leider plötzlich weg, seitdem wollte ich dich wieder treffen. Hast du Zigaretten? Ey, kann ich mich zu dir setzen? Oder wird mir dann dein Freund das Eifersucht den Kiefer brechen? Du hast keinen, dann trinken wir auf uns, lass mich dich einladen. Und diese schönen Lippen können ja wohl nicht nein sagen. Wodka Orange, passend zu deinem schicken Kleid. Denk nicht, ich will dich abfüllen, von mir aus auch ein Lippen-Eis. Na, Frau wie dir erfülle ich jeden Wunsch mit Handkuss. Und nach einem Blick in deine Augen bin ich für ein Shampoos, wie die mich anstrahlen. Ey, das trifft mich innerlich. Jeder Augenschlag ist wie eine kleine Sonnenfinsternis. Und Mutter Natur gab dir eine super Figur. Denn dein knackiger Po macht dich süß wie eine Zuckerglasur. Und hab ich recht? Du hast dich doch schon sicher gefragt, ob ich so jede anspreche. Ist nicht meine Art. Das mach ich nur, denn du musst wirklich was Besonderes sein. Darum würde ich auch gern mit dir alles Kommende teilen. Hörst du nicht, was hier die Leute sagen? Wir sind das Traumpaar heute Abend. Miteinander könnten wir eine Menge Freude haben. Also Baby, würdest du mir einen Tanz versprechen? Hey, ein Shampoos kannst du mir bringen, aber ficken kannst du vergessen. Hey, süße Mädels, was ist denn los? Habt ihr bisschen Bock auf die spitzen Flows? Dann werft die Arme hoch und bewegt den Po. Hey, Sugar Babies, wie geht's euch so? Hey, süße Mädels, was ist denn los? Habt ihr bisschen Bock auf die spitzen Flows? Dann werft die Arme hoch und bewegt den Po. Check mal am Mikrofon in diesem Schigolo. Runtergesetzt ist, ja, und dann war der halt echt 50% reduziert. Ja, Wahnsinn. Dann hab ich gedacht, ja cool, den kaufst du jetzt. Und dann habe ich mir den halt gekauft und super stolz. Und dann habe ich ihn halt gleich auch in der Arbeit angezogen. Ey, und die ganzen Mädels waren super, super neidisch. Aha. Und halt alle so, ja, hey krass, du hast den Rock, ja, der ist ja total cool. Ja, dann habe ich mich dann voll gefreut, weißt du. Und dann, ja, und dann, wie das halt so in der Arbeit ist, unterhalten wir uns halt die ganze Zeit über Klamotten und über Männer und über Parfüm und Make-up und Fingernägel und so. Ja, und das so eine, die hat so unechte Fingernägel. Ey, das ist auch. Ja, ich find's ja schon cool. Ey, was legt denn der DJ da für einen Scheiß auf? Ey, jetzt pass mal auf, du laberst dir seit einer halben Stunde Scheiße und jetzt ist doch noch mein DJ, was geht? Doch leider ist mein Sexleben zurzeit wie unsere Clips, das lebt vom Handeinsatz. Drum sei so nett und halt den Rand, mein Schatz. Ja, es ist mir schon beinahe wurscht, ob du eine ansteckende Krankheit hast. Und selbst wenn du's mit mir nur zur CD von Rammstein machst, scheißegal. Lass es uns bitte packen, denn es macht mich scharf, wie beim Tanzen deine Titten wackeln und dein geiler Arsch mit seinen dicken Backen. Doch ich will nicht nur Sex von dir, ich hätte auch gern dein Bier und deine Kippenschachtel. Okay. Denn ich hab leider keine Kohle parat. Komm, wir tun es auf der Studio-Couch, denn dort wohne ich grad. Oh, und ich sag's dir lieber gleich, bevor du mich fragst. Ich hab keins dabei und kauf auch keins, weil ich Kondome nicht mag. Okay. Ich mein's so, wie ich sag, wenn ich die Augen schließ, seh ich dich gerade schwitzen, auf mir sitzen in einem Slip mit schwarzen Spitzen, mit zerzausten Haaren und echt unglaublich harten Nippeln. Hey, nicht so schnell, ich möchte erstmal deinen Namen wissen. Ja, ja. Nun, der Sack, mit dem ich durch die Pampas lauf, ist unglaublich prall, drum nenn mich einfach Santa Claus. Und jetzt pass mal auf, ich bin so scharf wie Paprikas. Drum ist mit dir zu reden langweilig wie Kaffeeklatsch. Und wenn du dich nicht jetzt mal langsam nackig machst, reiß ich eine andere auf, egal ob sie einen Schatten oder Abi hat. Yo, ich bin da ganz ein Skrupelloser. Mein letztes Mädchen war so furchtbar fett, ich kam mir vor wie ein Kugelstoßer. Und jetzt schwing schon deinen knackigen Arsch in ein beschissenes Taxi oder auf mein klappriges Rad. Wenn wir zwei alleine sind, dann mach nackten Spagat und bemühe dich bitte dabei, denn ich hab einen Plattenvertrag. Und, hast du denn auch schon goldene Platten? Nö. Nein? Dann solltest du es besser packen. Damn. Hey, süße Mädels, wie sieht's denn aus? Habt ihr bisschen Bock auf den spitzen Sound? Dann bounce zu dem Beat oder zieht euch aus. Hey, süße Mädels, scheide mit uns down. Hey, süße Mädels, wie sieht's denn aus? Habt ihr bisschen Bock auf den spitzen Sound? Habt ihr einen Stock im Arsch? Ja, dann zieh ihn raus. Geh denn jede hübsche Frau und jede süße Maus. Maus. Pues seguimos con más cositas en alemán, porque bien de Stuttgart viene este grupo llamado, adiós, atento al grupo, a ver si me sale, From the Scratch. ¿Eh? Toma del tirón, From the Scratch, y su tema se llama Esperanto. Aquí canta con un, aquí canta también varios idiomas, aparte de alemán también sale algo de latino, sale algo de español, así que esto sí que es un temazo. Lo diría KDJ Obsession como esto. Mira, escucha, escucha. Esto sí que es un temazo. Un temazo. Esto sí que es un temazo. Vamos a escuchar a Frank From the Scratch y esto es Esperanto. Escúchalo. Buenos Aires, no y no. Esperanto international verständlich. Botschaften in totgesagten Wortschätzen. Esperanto hält Einzug in bundesdeutschen Vorstädten. Freundeskreis wird zu Amigaro, der Tupac Amaru, der Stuttgarter Barrio. Unser Lingo ist der Ausdruck dieses Schmelztiegels. Wir bringen euch Hip-Hop-Sound, in dem sich die Welt spiegelt. Weil wir den Dreck bewahren und wir selbst lieben. Das ist für die Heads, die Verbs aus 0711 lieben. Liliano, Mandano mit der Mischpoke. Filippo Fricco, dem Disc-Jockey. Die Philosophie, Street-Poetry. Ne Lingua Franca für alle Linken und ein Wanderer. Wir schreiben 9-9, heute Rap universell. A&R sind aus wie Bibers, die Kulturen zu schildern Geld. Die mediale Definition von Hip-Hop ist ne Farce. Wir tun was wir immer taten, nur der Kontext ist im Arsch. Ich krieg Kopfschmerzen von zu viel Pop-Konserven. Doch FK lässt sich nicht in diesen Topf werfen. Es gibt nichts, was uns zügeln kann, nichts, was uns hält. Wir spreaden's über Stuttgarts Hügel in die Welt. Esperanto, Standpunkt unseres Gleichen. Von denen, die Idee und nicht nur sich an der Kultur bereichern. Für lass 100 Blumen blühen, 100 schöne Web-Cyphers miteinander wetteifern. Esperanto, Antwort auf den kulturellen Bankrott. Musik ist Weltsprache, keine schnelle Geldmache. Escuchare Lenguaje, Webs Bekanto, Fidel de Mis wie Castro. Die erste Geige zu seinem letzten Tango. Esperanto, eloquente Definition. Schnelle Länderlingo zur Verständigung der Nation. Basiert auf Romanisch, Deutsch, Jüdisch, Slawisch. Kein Sprachimperialismus oder Privileg des Bildungsadels. Esperanto, kein Manko, wenn ihr es nicht gleich versteht. Wichtiger ist, dass ihr zwischen den Zeilen lest. Euch unser Style beseelt, fühlt, was mein Input ist. Ich sei Lyricist, internationaler Linguist. Liliano, Soul Guerriero, der Texte Parisane, der letzte Mohikaner. Amigo, amigos, estoy representando. FK Amicaro, Moto Esperanto. Escucha que te interesa. Te ofrecemos en tan solo un clic un asesoramiento íntegro a nivel nacional. En Tu Asesoría Digital te atendemos tanto presencial como telemáticamente y estamos a tu disposición para cualquier consulta o gestión. Realizamos todo tipo de trámites a particulares como a pymes de cualquier sector. Consúltenos sin compromiso en Instagram o en Facebook como @tuasesoriadigital o llamadas y WhatsApp al 623-560274. Tu Asesoría Digital. Hacemos fácil lo difícil. ¿alguna recomendación para una comida? Pues tengo un descubrimiento, pizzería Frascati. ¿Frascati? Suena italiano. Justo, en pleno corazón de Guadalmar, con una terraza muy amplia y fácil aparcamiento. Oye, pues eso me interesa, que vamos todos los compañeros de trabajo. Nada, como si vas sola. Yo fui con mi pareja y el trato siempre es de 10. Genial, pues me lo apunto. Pues problema resuelto. Disfruta de una rica comida italiana, con especialidad en pizzas y pastas. Reservas o comida para llevar llamando al 952-237-090. Frascati. Tutto bene. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. Pues después de este bloque de publicidad, como yo digo, de empresa que colabora con Onda Terral, vamos a seguir con más cositas. Había escuchado a la de Franz Chris Esperanto, que aparte de español y alemán, también he escuchado algo de francés, ¿eh? ¡Qué guay! Bueno, pues nada, y seguimos con más cositas y más saluditos, porque se acaba de conectar... que está escuchando, me ha dicho, mira que estoy escuchando esto, se llama Azalia y está escuchando el La Blast Party de Onda Terral. Un saludito para Azalia y vamos a seguir con más cosas, más rap en alemán. Vienen de Frankfurt, este se llama Roy Marquis II, Roy Marquis II, y su canción se llama Brooklyn X, canta con Dayen y suena así de guapo. Sí, que lo del bueno, compi. Ahí está, ese es mi hermano, musiquero del bueno, compi. Vamos a quedarnos con Roy Marquis II, Dayen y su tema Brooklyn X. You are equipped with a phony MC tracking device. It must be turned on at all times. You are ready now? All systems engaged. Finally. Surface, I got the visible here, clear, perpetrators is nervous. My phony MC tracker is blinking like a circus. A newborn God seen supreme at your service. Here come the colonel, internal, nocturnal. I'm keeping it illustrative, just like a journal. Bed-Stuy is the place that made me hard. Unpredictable like Zoom called the monkey guard. On the boulevards, no driver comes to a standstill. You gotta keep it moving, no, it's gotta be a man kill. It's mad ill, chill, secret science, he's the violent. I see this silent with my alien alliance. Verbally I blast back, your cheap script I trash that. It's like Superman having a doomsday flashback. You get bombed like Baghdad, essence you lack that. You got a lot of hype, but no substance, you're a primate. Your cold magnum brain becomes part of a crime rate. The industry heard the news, somebody breaking all the rules. I refuse to lose, penetrate like chemical ooze. A&R snooze as I'm passing through, leaving no clues. I came without the warning, so what you wanna do? Something you never heard of, it's a creation. In my broken expedition, something you never heard of, it's a crazy mission. In my broken expedition. Word war is imminent, my spirit is elevated. Genetically I'm created, action is premeditated. As I've emerged, the industry felt the rupture. A neutron fuses molecules into a solid structure. Freestyle ciphers turn me into a rhyme genesis. Analysis leads to total paralysis. Like a virgin donor with a phallus. Each verse is a cryptic cube, like Rubik. A lost script that you pick, cosmic melanin. Knowledge so powerful it crushes your melanin. A form of reality that will have you trembling. The term of black angel. Roar, antis roar, living in squats, but I remain to bring the fame. Overseas pioneer bruises with unusual flows. I'm screw loose, contamination you ain't used to. Brooklyn made me pay dues to. Funny MCs disappear. 85 is left in fear. 5 got the powerful vision. Fading imposters like politicians on a shallow mission. Follow my imprecision. Street scientists make me listen. You headphone hostage in my Brooklyn expedition. Expedition, expedition, expedition. Something you never heard of. It's a police mission. Left and trapped in my Brooklyn expedition. Something you never heard of. It's a police mission. Left and trapped in my Brooklyn expedition. I surround like THX invisible sound. I'm able to leap tall on seas in a single bound. It's quite profound. Divine speech that cracks the ground. From beneath under, my veins like thunder. No wonder that I discomfort your literature. My energy signature's gigantic, Joseph's manager. I'm the syllable minister, beyond the physical like Nexus. My technical term, Optimus, rhyme is complexus. Streets keep me motivated like visible rituals. I'm living rap every day like a seven element material. A clairvoyant, supernatural, biological entity. The dawn of a new era like a Ming dynasty. It is my destiny. Expression as I emphasize. I a directive like Enterprise. Wise, live, and something new, so I'm the exclusive producer. Others is clumsy like Inspector Cluso. Drunk on the mic, you're getting half their rhymes. This is not rap to me if you act out of line. It's about skills, honor, respect, objection dismissed. Metaphor so heavy, Tony Atlas couldn't carry this. Carry this, carry this, carry this, carry this, carry this. Something you never heard of. It's a crazy mission. I left it trapped in my Brooklyn expedition. Something you never heard of. It's a crazy mission. I left it trapped in my Brooklyn expedition. Pues ahora nos trasladamos a Menden, que de allí nos llega Nico Suave, que con Xavier Naidu, que tiene un vozarrón muy guapo, saca este Dunker. Anda, este sí me ha salido así alemán, Dunker. Vamos a escuchar a Dunker con Xavier Naidu, Nico Suave. ¡Escúchalo! Vielleicht klingt es für dich kitschig, wenn ich sage, ich vermisse dich. Doch so viele Dinge passieren jeden Tag, die du nicht mitkriegst. Ab und dann sitz ich hier mit dem Blick nach oben, schau in die Ferne. Über mir leuchten tausende Sterne. Komm nach Hause, wie gerne hätte ich dich auch auf der Erde. Aber das ist leider nicht machbar. Ich frag mich, stopfst du noch ab und zu die Pfeife mit Tabak oder rockst du immer noch wie auf Bildern den Hut wie ein Cowboy? Erinnere mich wieder an so viele Dinge, wenn ich meine Bude mal aufräum. Ich hab Dias und Fotos, Platten der Beatles und Opus fett gestapelt neben Klamotten, Säcken, Skiern und Snowboards. Ein paar Bücher in meinem Regal. Viel geblieben ist nicht, außer übertrieben viel Liebe für dich. Papa, danke für meinen Bruder, danke für meine Mom. Worte, die ich früher wohl nie imstande war zu sagen. Es gibt einiges nachzuholen. Ich bin mir sicher, du weißt, wie ich meine. Bei unserem nächsten Treffen feiern wir beide. Ich will dir noch einmal Danke sagen. Ich will dir noch mal Danke sagen. Xavier Naidu, guapísimo. Möchte ich dir einfach Danke sagen. Ich will dir nochmal Danke sagen. Dich nochmal zu sehen wäre das größte Geschenk. Immer wenn ich an dich denke, genau in diesem Moment. Moment, Moment, Moment, Moment. Du bist auf und davon, jahrelang weg. Kein Plan, wie es dir geht. Kein Plan, wo du steckst. Papst, kann es sein, dass du mit mir sprichst, wenn ich schlafe? Kann es sein, dass du mich beschützt all die Jahre? Ich glaub, so lautet dein Auftrag, weil du Tag und Nacht auf mich aufpasst, wie ich auf mein eigenes Baby. Ich werd da sein, wenn mein Kind aufwacht. Du bist da für mich, wenn ich flach lieg, der mir Kraft und der auf mich Acht gibt. Der einzige Beweis, dass Engel existieren. Der, wenn ich falle, der mir sagt, ich hab dich. Fakt ist, ich hab's in Kauf zu nehmen. Du bist nicht hier, hast dich entschieden, mir vorauszugehen. Doch zu dir aufzusehen, ist der Grund, warum ich noch bleibe. Bei unserem nächsten Treffen feiern wir beide. Ich will dir noch einmal Danke sagen. Ich will dir noch mal Danke sagen. Dich noch mal zu sehen wäre das größte Geschenk. Immer wenn ich an dich denke, genau in diesem Moment. Vergleich. Du hast dich nie geschont und ich schone mich so leicht, weil ich denke, ich bin fertig. Du dachtest jetzt erst recht, es gab immer was zu tun. Vater, was tust du nun? Ich will dir noch einmal Danke sagen. Ich will dir noch mal Danke sagen. Dich noch mal zu sehen wäre das größte Geschenk. Immer wenn ich an dich denk, genau in diesem Moment, möchte ich dir einfach Danke sagen. Ich will dir noch mal Danke sagen. Dich noch mal zu sehen wäre das größte Geschenk. Immer wenn ich an dich denk, genau in diesem Moment. Ich will dir noch einmal Danke sagen. Moment, diesen Moment. Pues sí que es un temazo esto, ¿eh? Guapísimo Xavi y Duque voz tiene. Bueno, tengo que saludar a uno que se me ha olvidado saludar al principio, a ese Aquelito. Que no se me olvida. Digo, ¿te he saludado o no? Y me dice, no me ha saludado. Digo, pues te saludo ahora. Pues eso, saludito a Aquelo, guapísimo, aquí con la Black Party Onda Terral, ya sabéis, la radio online malagueña para todo el mundo. Y ahora nos trasladamos a Stuttgart, porque allí hay un grupazo llamado Massive Tone y graban su Cruising. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten, nie am losen, weil wir rulen, wenn wir cruisen. Ich sitz hinterm Lenkrad, mir fällt ein Sound auf nem Fenster, represent. Erschreckt Banker, nenn es Gangster-Image. Doch denk dran, kauf dir Pampers, ich scheiß auf Tempo, nimm mit sich, drück auf die Tube, rock die Bude, jede Bulle wird sauer wie ne Gurke, wenn ich hupe. Also kratz ich geschickt die Kurve wie ein Schurke, denn ich hab keinen Bock auf Punkte in Flensburg. Also runter mit dem Tempo, dann cruise, cruise, cruise. Ich mit 2002 Umdrehung pro Minute auf der Suche nach der Stute und geh Bufe. Mit 200 PS nehm ich jede Puppe genau unter die Lupe. Ist sie brüde, ölig, ihr Getriebe mit viel Liebe. Ich zeige meine Einspritzpumpe, weich nie ab von der Route und dreh noch eine Runde. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten, die am losen, weil wir rule, wenn wir cruisen. Ja, ich setz den Blinker rechts, wir halten an der Tanke. Snacks und Sixpacks für die ganze Bande, danke. Weiter in Kolonne, immer Richtung Sonne. Jeder drängelt sich nach vorne. Fuck, Radarkontrolle am Ortseingang. Props für den Mordsempfang. Zielfoto, bitte lächeln, herzlichen Dank. Ich schalte in den nächsten Gang. Die Bullen wollen den nächsten Fang. Verfolgen uns, fackeln nicht lang und halten uns an. Sie schauen bloß, staunen groß über den Rauchausstoß. Nicht aus dem Auspuff, sondern aus den Autos. Sie suchen nach Weed und fluchen enttäuscht. Es ist da, wo es kein Bulle sieht. Also weiter mit boomenden Beat ins Wohngebiet. Wir lassen uns vom Bass den Rücken massieren. Das Blech vibrieren, während wir die Chefs chauffieren. Wir wollen keinen Stress riskieren, nur unser Revier markieren, damit alle kapieren, dass wir existieren. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten, nie am losen, weil wir rule, wenn wir cruisen. An alle Dreier BMWs und Cabrios, an alle Golf GTIs mit Alpine Radios, an alle Verkehrsrowdies, an alle S4, S6, S8 Audis, an alle BMXer, Biker, Dreiradler, Lowrider und Daimler-Fahrer. Alle mit dicken Schlappen, alle mit Alufelgen, umlackierten und frisierten Autos sind Helden. Alle Trucker, die nie ausschlafen, keine Pause machen und auf Autobahn ihr Zuhause haben. An alle Camper mit Kindern, alle Temposünder mit 12 Zylindern. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit bisschen grüßen. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, die am losen, weil wir ruhen, wenn wir cruisen. Damit alle kapieren, dass wir existieren. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, wenn die süßen Ladies uns mit Küsschen grüßen. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die coolsten, nie am losen, weil wir ruhen, wenn wir cruisen. Prepárate para el verano en Beauty 360 con la depilación láser de última generación. Contamos con la mejor aparatología española del mercado. Visítanos en Beauty 360, calle Alazores número 8, Málaga. Te ofrecemos una atención personalizada. Síganos en Instagram Beauty 360 Málaga o solicita tu cita en el 622 28 1409. 622 28 1409. Y ahora aprovecha nuestra promoción especial. Axilas, 2 años por solo 69 euros. Beauty 360, más que un centro de belleza, tu centro. ¿Eres un apasionado del arte? ¿Quieres adquirir obras directamente con el artista? ¿O eres tú el artista y no sabes dónde exponer? Tenemos todas tus respuestas. Ven a visitarnos a Artes Jomasa, con una exposición de más de 300 obras que renovamos todos los meses. Compra directa con el autor o expón tus obras desde 6 euros al mes sin comisión de venta. Visítanos en Artes Jomasa, calle Héroe de Sostoa 172, Málaga, 952-314-798. También realizamos enmarcaciones de todo tipo, láminas, títulos bordados, óleos. Ya no hay excusas para el arte. ¡Te esperamos! ¿Estás organizando tu boda, una comunión, una fiesta privada o algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. ¿Buscas un acabado de calidad para tus proyectos? Juan Carlos Laseca Impermeabilizaciones. ¿Necesitas darle un cambio a tu hogar o la fachada de tu edificio? Juan Carlos Laseca. Ponemos a tu servicio todos nuestros conocimientos en fachadas y pintura en general. Juan Carlos Laseca. Pide presupuesto sin compromiso en el 625-073709 o por correo a jcarloslaseca@gmail.com. Y daremos forma y color a tus ideas. Ah, y también realizamos trabajos de albañilería. Y seguimos con más saluditos a ese Paco, nuestro conductor de autobuses favorito, que hoy tiene el día libre y va por carretera escuchando con la familia Onda Terral en la Blast Party. Pues claro que sí, saluditos para él y para la familia. Tened cuidado con la carretera, chicos, ¿eh? Y a Carmen, que también se acaba de conectar, que me dice, ¿y eso es rap francés o rap alemán? Digo, no, rap alemán. Ya lo dije la semana pasada, que hoy era una horita de rap alemán. Y hablando de rap alemán, seguimos con rap, más rap alemán. Este viene, es de origen polaco, pero bueno, radicado en Alemania desde los 10 años. Hablo de un DJ referente en el hip hop alemán, DJ Tome, con el que ha colaborado con muchos artistas, sobre todo americanos, ¿eh? Como Sibi, Ice-T, Kuro, guapísimo. En este tema colabora con Gisa de los Butan. También ha colaborado con KRS-One o KR-One. En este caso con Gisa de los Butan, claro, Prodigal Song, con Kurs, con Cyber Twins, y esto se llama, a ver si me sale el título, Schlieffer Hip Hop. Anda, ¿eh? También sé ya hablar alemán. Schlieffer de Hip Hop, y suena así de guapo. Un ciquelo del bueno, compi. I love this shit. ladies and gentlemen. Word life. Cruising through the towns of Berlin. Ich lebe für hip hop. Don't stop. Ich lebe für hip hop. Tang and graffiti on the wall in Berlin. Clash of the two caused a dangerous whirlwind. Rap flow through a live wire. Work for hire, drip flyer. Put the stronghold on strict attire. Now we multiplied our strength on a worldwide note. Do compact discs, televised live quotes. Clear my throat with the green fog from Bulldog. Thick small, my memory kept it on log. Fly through space like a comet with DJ Tomic. Making y'all drunk niggas vomit. Sling it to the hip hop junkie. Country to country, white cords swinging like monkeys. Ich lebe für hip hop. Hip hop. Don't stop. Ich lebe für hip hop. Hip hop. Hip hop. Ich lebe für hip hop. Hip hop. Don't stop. Ich lebe für hip hop. Hip hop. Yo. Ich rap so optisch, nicht mal Kilo kann das. Den Fehler front hast, in außen hart und innen Puss wie Lilo van das. Ich hab ein Maul, das sich am Mikros anpasst. Mag meine Schnippen, dicke Titten, große Augen wie ein Fehlmangas. Lass mich gehen, auch ohne Riesenanlass. Steh auf die Frau Sri Lankas, auch gerne Tangas, doch am liebsten Blankasch. Bleib in harten Zeiten, zieh mich standhaft. Ihr könnt essen so viele Worte, doch müsst wissen, da bin ich fies veranlagt. Schreiber schiebe Twins mit Beats im Anschlag. Curse ist der Typ, der nach dem Bad fragt und mit Edding deine Fliesen anmacht. Deine Tochter in Gesangskabinen lang macht. Aufgrund des Sweden hat auch immer angesagt bei Schwiegermamas, der vieles anfasst, was viele anmacht, der viele Brandnamen, der viel mehr Verstand hat als Kies auf Banker, der viel die Blande hast, der friedlich ansagt, dass du ein voll korrekter Job ist, nie ehrlich, aber dein Ziel ist Standard. Und bis die Mucke mir die Wiesen dran kann, steh ich wie Peak 7 bei Burger King für Pommes auf Parisen Antrag. Und wenn dann dieser Mann am Mikros dran kann, geht das Licht aus für alle anderen im Seasland. Yo, peace. Ich lebe für Hip Hop. Hip Hop. Don't stop. Ich lebe für Hip Hop. Crestburg, Germany, puffin' burgundy brown blocks. Can we shine from the apple to rise? The battle rock, mechanical shots, channel through a panel with cops. Soprano and bass, shell bombs, punk to the face. Chemical gas, we rock from the digital DAC. Material, stereo, universal and wax. Flooded with blast, I roll with a team of bats. Broke on cats, my brothers from the Allen estate. Living hip hop, Wu-Tang Clan, the son of man. We won't stop, the Amsterdam greenery crops. Machinery pops, blood on the scenery hot. Hip hop, some we live for the serum and the drop. Hey yo, my flow and Wissen erdacht, Wissen ist Macht, was mich in Deutschland ankotzt, wenn jeder Spaß aus Rap und Wissenschaft macht. Hart, wenn dein Paps nach einem harten Tag und Herzinfarkt im Straßengraben lag, aber nicht wieder erwacht. Wahre Feinde dissen dich wenigstens öffentlich, falsche Freunde öffnen dich und ziehen dich ab. Doch wir planen am Tag, intervenieren bei Nacht, rasieren deinen scheiß Arsch, desinfizieren mit Schnaps manchmal. Läuft andersrum wie ein Rasenmäher mit Fastbrillen. Und wenn die zwei Dicken rappen, ziehen auf deinen Jam garantiert Toiletten leer, was? Ihr holt mir Schrieber-Twins, weil man im Doppelbett bleibt, wohl nicht ohne Sex. Für dich ist Hip-Hop bloß ein Modegag, bist du bloß am Set, weil in einem Projekt Kohle steckt. Ich bin der Texte schreibt, mein Bruder, der Noten setzt. Und zwischen Heidelberg und Minden geht wie zwei Bootblech. Zu viel Alkohol im Arsch, klar, schon sitzt man im Idioten. Ich lebe für Hip Hop. Hip Hop. Don't stop. Ich lebe für Hip Hop. Dice Fran, mi hermano, ese DJ Tome, pues claro que sí, es muy bueno, muy bueno. Sleep for the Hip Hop. Y colaborando con ellos, Wu-Tang Clan. Me acuerdo que en la temporada pasada con mi hermano pusimos rap por todo el mundo y pusimos a DJ Tome, ¿te acuerdas, no? Que cantaba con KS1. Guapísimo. Sí, señor. DJ Tome es un pedazo de DJ. Y ahora vamos con artistas que cantan en americano. Tiene, la mayoría de los temas son americanos. Y vamos a empezar con Nana, que viene de Ghana. Nana con Ghana. Nana, nacido en Ghana, pero que con 12 años llega a Hamburgo y saca este pedazo de tema. Nos quedamos con Nana, Lonely y colaborando Vanderstone. Escúchenlo, esta vez te lo quito, Vanes, lo digo yo. Escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Nana, Lonely. The God playing games, having fun, exciting and amazing, having a real friend of mine. Feel my heartbeat every, I ain't lying. Face to face and eye to eye, using our hands to buy and supply. Chilling is cool from January to June, and we still stick together like the glue. You know the rules, forever you and I, believe it was clear. If I ever do fall, I could count on you with no fear. Running out of time, I see who's fake. Alone without protection from all them snakes. All for one, one for all. I was told black, white, yellow, if you're young or old. Nana's in the house to let you know what I see is how I feel, and damn, I'm alone. Fight tears in my eyes, I'm a man looking for the light, darkest the path. He will rescue me, the Lord is my shepherd. I'm cold as body murder, say whom shall I fear? Except the G-O-D, thank you for the blessings and the skills on the M-I-C. 5 years, we know there's no diggity, free at last. See the light in me, what goes up must come down. I'll be around when you're heading towards death town. Always look forward, hardly never look back. So many tears and there's snakes on my jack. Now, I'm riding in my big fat ride. Your ass is late, so look for the line. Nana in the house to let you know. What I see is how I feel, so leave me alone. I'm lonely. Pues ahí estaba Nana con Vanderstone y esto era Lonely. Y ahora pasamos a Papa Bill, nacido en las Antillas, también holandesas, también se fue a Alemania y saca una versión del tema de Cool and the Gang llamado Series, colaborando con él también Vanderstone. Vamos a escucharlo. Escúchalo. back, yes, I remember. The game's been played. Boy, cheese, girl, and girl, this the boy. But there's only one exception to the rule, and that is loot and a whole big bag of it. Now I'm speaking from experience. And when you're broke, you know you're getting those skinny ends. And if you're lucky like Luciano, now here's my motto. Lay it one by one and make sure it's legato. Straight up Mac, it ain't a rental, now see me smile. My clothes are all from Marshalls, and I got my game tight. And I'm bringing up the gold days on my ring. And if I don't, I'm gonna spray the shit on again. It's all good, I learned how to roll with punches in order for me to get a little something, something. It wasn't a bomb, but yo, I ain't complaining. I thank the Lord and so I cherish it. Cherish the love. Cherish the love. Y esto se lo quiero dedicar a nuestro conductor de autobuses favorito, Paco, frente a la Comi. Solamente digo eso, frente a la Comi. Yeah, in the house. Y ya nos vamos despidiendo, ya sabéis que es una horita y así que ya este es el último. Y como despedida, ya sabéis, el próximo sábado hay más cositas, más rap del bueno. Tendremos rap español, así que abrazo para ellos, besito para ellas, que paséis un gran fin de semana y os dejo con lo último. Nos llega de Kaiserslautern un grupazo llamado Joe Lowe y su temazo se llama Johnny B. Con esto nos despedimos, hasta la semanita que viene, pasadlo bien este fin de semana. ¡Os quiero! ¡Escúchenlo! Check it out, it's 11:30, my hand is getting dirty, snatching up things that probably can't be worthy. Now this is a vision of a violent life, living by a gun, a toting of a knife. Now I'm slamming doors, 2, 4, 5, I'm pulling the keys. These are the tragic, valuable luxuries to me. At the early dawn, before you yawn, I've been there, swiped you and then I'm gone. Now it's 6 o'clock, my heart ticks tocks. A black satin bag full of fat ass rocks. My identity has to be exposed, stealing from the spot that I truly chose. I lose and abuse my choice to choose. Now I'm fixed and I'm falling deeper in the mix. There's no hope for me, see. My path's been chosen, I'm Johnny B. Johnny B, how much there is to see? Just open your eyes and listen to me. Straight ahead, a green light turns to red. Oh, why can't you see? I'm searching for the clues. Yo, what am I to do? I got the habit of taking valuable things from you. Here I stand, and I'm physically trapped by my tan. Drifting on the breeze, travels a distant man. A lonely path when I stand alone. A realm of affliction, abandoned by my own. Here I lay down into certain depths. Evil spirits come and grasp my very last breath. Sometimes I wish reverseness in my path. A simple gesture, a simple laugh. But I'm evil, dirty, and mean. Profound thoughts pump through my bloodstream. Frightened, huh, you should be. Who am I? I'm Johnny B. Johnny B, how much there is to see? Just open your eyes and listen to me. Straight ahead, a green light turns to red. Oh, why can't you see? Here we go, Johnny B is in control. Here we go, here we go. Now check the flow. Here we go, Johnny B is in control. It's a sleepless night. He's calling your name. It's a lonely ride. I know how you saw him again and again. He's chasing his dreams. Yeah, Johnny, my friend. It's not what it seems. Johnny B, how much there is to see? Just open your eyes. Presentamos Clarence Jazz Club, un espacio cuidado para ti en sonido, ambiente y decoración. Te ofrecemos música en directo con dos zonas a tu disposición. Disfrutarás de grandes artistas nacionales e internacionales en uno de los clubs de jazz más grandes de Europa. Si eres amante de la buena música, no puedes dejar de visitarnos. Nos encontramos en calle Danza Invisible 8, Torremolinos. Información y reservas en nuestra web clarencejazzclub.com. Por nuestro escenario pasan todo el año grandes figuras. Recuerda, tienes una cita en Clarence Jazz Club. Ven a disfrutar de música en directo en un lugar único. Fonda Terral Cultura, pileta, pila pequeña que solía ver en las casas para tomar agua bendita. Sí, ¿agua bendita? ¿Pileta? Eso es muy interesante, pero yo tengo información aún mejor. Oye, si es mejor comparte, ¿no? Restaurante Bar Pileta, en la avenida Manuel Rodríguez 24, Puerto de la Torre, Málaga. Desayunos, comidas, buen menú y especialidades gigantes como su cachopo. Eso sí que es gloria bendita. Perfecto para tapear o darte un homenaje. Reservas en el 678-820381. Restaurante Bar Pileta. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales, como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Bar Frami. Desayunos, tapeos y comidas caseras. Nuestra especialidad es el lomo y manteca y la carrillada. Disfruta del sabor de la comida recién hecha. Bar Frami. Te esperamos en la calle Huescar número 9, edificio Galaxia, Málaga. Teléfono de reservas 606 11 81 64. 606 11 81 64. También hacemos eventos privados a partir de 10 personas. Cerramos el local en exclusiva. Bar Frami. Estamos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. ¿Te vienes? ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña.